Sechste Szene. Alles falsch! Ich rufe Eva als Zeugin auf! Nein! Wieso nein? Weil das nicht geht. Warum geht das nicht? Weil eine Tochter nie für ihre Mutter Zeugin sein darf. So ist das Gesetz. Unsinn! Wann haben Sie denn zum letzten Mal das Gesetzbuch gelesen, Adam? Was? Das Gesetzbuch? Ich bin nicht sicher. Ach, vergessen Sie es. Rufen Sie lieber Eva als Zeugin auf. Natürlich, wie Sie wünschen. Sprich, Evchen. Sprich zu uns, wir hören. Wer hat den Krug zerbrochen? War es Ruprecht oder Lebrecht? Lebrecht oder Ruprecht? Wir wollen die Wahrheit hören. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Lebrecht oder Ruprecht? Man soll nie lügen und vor allem nicht vor Gericht. Darum also sprich, Ruprecht oder Lebrecht? Lebrecht oder Ruprecht? Aber sage nicht, ein anderer war es. Das glaubt dir keiner. Und es wäre auch nicht gut für dich und für einen anderen hier im Raum. Sag uns die Wahrheit, Evchen. Die ganze Wahrheit. Ruprecht oder... Herr Adam, was soll die lange Rede? Lassen Sie die Zeugin doch sprechen. Ja, genau, sie soll sprechen. Sie soll sagen, dass es Ruprecht war. Sprich, meine Tochter. Ja, sprich, Eva. Sag die Wahrheit. Sag allen, dass nicht ich den Krug zerbrochen habe. Nein, sie soll die richtige Wahrheit sagen. Ruprecht hat es getan. Herr Richter, wie oft muss ich mir das noch anhören? Die Wahrheit kann man nicht oft genug hören. Frau Marthe, Ruprecht, Ruhe! Wenn Sie Eva nicht sofort sprechen lassen, müssen Sie hinausgehen. Es geht euch doch gar nicht um den Krug, oder? Es geht euch doch um mich. Ob ich mit einem fremden Mann in meinem Zimmer war oder nicht. Ich habe nichts Schlechtes getan. Warum glaubt mir das keiner? Aber der Krug, Eva, wer hat ihn zerbrochen? War es Ruprecht? Nein, er war es nicht. Lebrecht war es. Ich habe es immer gewusst. Licht, schreiben Sie, Lebrecht hat den Krug zerbrochen. Das habe ich nicht gesagt. Und Sie wissen es besser. Sie haben Lebrecht gestern selbst nach Utrecht geschickt. Sieh da, Herr Richter. Sie wissen also die ganze Zeit, dass Lebrecht gar nicht da war? Eva, wer hat also den Krug zerbrochen? Bitte, Herr Gerichtsrat, ich kann das nicht sagen. Ich habe dem Gericht genug gesagt. Ruprecht hat den Krug nicht zerbrochen. Alles andere hat mit der Klage meiner Mutter nichts zu tun. Das Gericht muss es also nicht wissen. Da hat sie recht. Wir müssen es nicht wissen. Das gefällt mir nicht. Aber es stimmt. Für Frau Marthes Klage hat Eva genug gesagt. Die Sache ist also klar, scheint mir. Herr Richter, sprechen Sie das Urteil.